Lektion 7 – Feste und Geschenke. Folge 7 – Tante Erika. Ja, hallo? Was? Doch, das ist schon die richtige Nummer. Nein, tut mir leid. Susanne ist im Moment nicht zu Hause. Wie? Ich bin Maria. Maria Torremolinos. Das Au-pair-Mädchen. Das Au-pair-Mädchen! Und wer sind Sie? Ach so. Moment bitte. Ja? Ja? Mhm. Ja. Okay. Ja, ich habe alles aufgeschrieben. Ich gebe Susanne den Zettel. Bitte. Auf Wiederhören. Tante Erika hat angerufen? Was hat sie denn gesagt, Maria? Nur was ich aufgeschrieben habe. Morgen ist ihr 80. Geburtstag und du sollst sie besuchen. Ich verstehe. Sie hat eine sehr nette Stimme. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich wusste gar nicht, dass du eine Tante hast, Susanne. Tja, ich habe selbst fast vergessen. Moment mal. Ich zeig euch mal ein paar Fotos von ihr. Eigentlich ist Erika die Tante meines Vaters, also meine Großtante. Sie lebt seit ein paar Jahren im Altersheim. Hier, das ist sie. Und da auch. Guckt mal, hier das Foto. Susanne schenkt ihrer Tante einen Frosch. Das ist doch kein echter, du Witzbold. Der ist aus Marzipan. Ach so, wann hast du deine Tante denn zum letzten Mal gesehen? Lass mich nachdenken. Das war vor 5 Jahren, an ihrem 75. Geburtstag. Oh, unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Damals hat mein Vater noch gelebt. Seht mal, hier ist noch ein Foto von Tante Erika. Maria? Ja? Über was denkst du denn nach? Kommen da viele Leute morgen zu dieser Geburtstagsfeier? Das glaube ich nicht. Seit Papa tot ist, hat Erika keine Verwandten mehr. Nur noch dich. Ja, das stimmt natürlich. Kommt jemand mit? Tut mir leid, ich habe eine Verabredung. Also ehrlich gesagt, besondere Lust habe ich nicht. Ich komme mit. Du? Du? Wisst ihr, ihre Stimme, sie klang irgendwie ziemlich traurig. Wenn ich mir vorstelle, ich bin 80 und sitze in so einem, wie heißt das? Altersheim und bin ganz alleine und... Okay. Okay, okay. Wir haben es verstanden, Maria. Wir kommen auch mit. Was schenken wir ihr? Was wünscht sich eine 80-Jährige zum Geburtstag? Ihr könntet eine Collage aus diesen Fotos machen. Ich habe meiner Oma mal so ein Bild geschenkt. Hey, das ist eine super Idee, Maria. Aber ist es nicht schade, die Fotos zu zerschneiden? Wieso zerschneiden? Man kann sie doch in den Computer einscannen. Prima, Simon. Da hast du gleich eine Aufgabe. Und ich? Was soll ich machen? Du? Du schenkst dir einen selbstgebackenen Kuchen. Könntest du das Ding jetzt ausschalten? Simon! Ist was? Ausmachen! Was ist? Pass auf, dass sie dich nicht gleich hier behalten im Altersheim. Taub genug bist du ja schon. Sehr witzig. Hier. Was soll ich denn mit dem Bild? Na was wohl? Du gibst es ihr. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, Tante Erika, zum Geburtstag viel Glück. Liebe Tante Erika, zu deinem Geburtstag wünschen wir dir alles, alles Gute. Oh, danke. Vielen Dank. Ach, ist das schön. Ich freue mich sehr über eure Geschenke. Schön, dass dir das Bild gefällt. Und der Kuchen auch. Und die schönen Blumen. Aber... Was ist? Hast du noch einen anderen Wunsch? Ja, Susanne. Etwas wünsche ich mir noch. Ich hätte so gerne, dass wir uns öfter sehen.